aus dem Fenster und frage mich, was du grad machst. Hast du dieselben Gedanken wie ich? Schläfst du oder bist du wach? Ich will zu dir, ich würde am liebsten schreien. Ich könnte durchdrehen, denn ich würde jetzt so gerne bei dir sein. Wie ein brennender Schmerz, der mich zerfrisst, wenn du nicht bei mir bist. Und wenn wir uns sehen und wenn wir uns spüren, dann weiß ich, ich will dich niemals verlieren. Sag warum, sag mir den Grund, weshalb es ohne dich nicht geht. Schau mich an und glaube mir, dass mein Herz nur für dich schlägt. Sag warum, sag mir den Grund, weshalb es ohne dich nicht geht. Schau mich an und glaube mir, dass mein Herz nur für dich schlägt. Du bist das Licht, ohne das ich nicht sehe. Bist wie der Boden, auf dem ich steh. Bist wie das Herz, das in mir schlägt. Die Sonne, die nie untergeht. Das Feuer in mir, das für immer brennt. Ohne dich bin ich nicht mehr existent. Du gibst mir Kraft in dieser Zeit. Ich will nur noch dich bis in die Ewigkeit. Sag warum, sag mir den Grund, weshalb es ohne dich nicht geht. Schau mich an und glaube mir, dass mein Herz nur für dich schlägt. Sag warum, sag mir den Grund, weshalb es ohne dich nicht geht. Schau mich an und glaube mir, dass mein Herz nur für dich schlägt. Lass uns gemeinsam in die Zukunft gehen, für immer zueinander stehen. Eine deutsche Familie im deutschen Land, reich mir für immer deine Hand. Du denkst wie ich, national, ich find dich einfach nur genial. In jeder Hinsicht unterstützt du mich und dafür liebe ich dich. Jetzt weiß ich warum, ich weiß den Grund, weshalb es ohne dich nicht geht. Schau mich an und glaube mir, weil mein Herz nur für dich schlägt. Jetzt weiß ich warum, ich weiß den Grund, weshalb es ohne dich nicht geht. Schau mich an und glaube mir.